Well, bleiben wir traurig. Und zwar geht es manchen in diesem Staat voll scheiße, haben wir gehört. Wir haben uns über Silvester darüber bilden lassen. Und manchen geht es echt scheiße und wir haben eine Person, die richtig scheiße geht, mal stellvertretend rausgenommen und haben ihr ein Lied gewidmet. Und ja. Sorry, du bist süß. Er toggelt alleine durch die Straßen. Keiner kennt seinen Weg. Fällt oft hin, lallt komische Sachen, worüber alle anderen nur lachen. Ja, Kitty, der Kater hat BSE. Seine Augen tun ihm schon weh. Ja, Kitty, der Kater ist eine arme Sau. Und zu blöd für eine Frau. Miau. Dein Hirn, das löst sich langsam auf. Früher war er besser drauf. Rindfleisch nahm er es in Kauf. Es läuft ihn aus den Ohren raus. Ja, Kitty, der Kater hat BSE. Seine Augen tun ihm schon weh. Ja, Kitty, der Kater ist eine arme Sau. Und zu blöd für eine Frau. Miau. Solo, solo. Blick ist kalt, sein Kopf ist leer. Früher war ihm schwer. Keine Diskussion über Buffine, Spongi vor mir, Enzofalle, Party mehr. Das schmerzt schon sehr. Ja, Kitty, der Kater hat BSE. Seine Augen. Der Kater ist eine arme Sau und zu blöd für eine Frau. Miau. Okay, brauchen wir ein bisschen gedämpfte Stimme, denn er stirbt. Das ist eine Schimpfe weg. Strachel langsam fällt seitlich um. Sein Hirn verteilt sich um ihn rum. Gemischt mit Blut gibt das echt was her. Vielleicht wird's im nächsten Leben nicht so schwer. Ja, Kitty, der Kater hatte BSE. Seine Augen taten ihm weh. Ja, Kitty, der Kater war eine arme Sau. Eine Frau. Wir bräuchten einen Kaffee. Ein Kaffee. Wir bräuchten einen Kaffee. Während der Kaffee gemacht, wir bräuchten jetzt wirklich einen